Ja, das ist immer wieder schön, nach Schneverdingen zu kommen und doch so manches altbekannte oder neubekannte Gesicht zu sehen. Das ist wunderbar. Und inzwischen für uns ja auch so fast wie ein Katzensprung im Vergleich zu früher, als wir noch in Holstein wohnten. Sehr schön. Ja, ich finde das Thema auch sehr, sehr wichtig und lese aus Matthäus 16. In Abschnitten, in drei Abschnitten, zunächst einmal einen ganz erfreulichen und ganz zentralen im Neuen Testament. Da geht es immer in erster Linie darum, Jesus zu erkennen. Ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Denn das Volk Israel wartete ja seit Jahrhunderten auf den verheißenen Messias, seit vielen Jahrhunderten. Und im Grunde in dem Sinne, dass es ihre einzige Hoffnung ist, dass er ihre einzige Hoffnung ist. Denn sie lebten ja in sehr notvollen Verhältnissen seit etlichen Jahrhunderten, ja seitdem eigentlich Gott sein Versprechen oder soll ich sagen seine Warnung oder seine Drohung im Gesetz wahrgemacht hatte. Wenn ihr mich verlasst und anderen Göttern dient, dann werde ich euch aus eurem Land, das ich eurem Vater Abraham versprochen habe, hinauswerfen. Seitdem lebte dieses Volk Israel einerseits in ziemlich großer Not, andererseits in einer großen Erwartung. Die war einfach da in dem Volk, und darum verwundert es einen eigentlich ein bisschen, dass sie Jesus nicht erkannten. So viele Zeichen des Messias waren ganz klar zu sehen in dem, was er tat, aber sie ordneten ihn ein in dem, was sie kannten, aus der Bibel kannten, eben. Verschiedene Propheten, sogar gab es einige, die dachten, Johannes der Täufer, der ja inzwischen enthauptet worden war, sei von den Toten auferstanden. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig, finde ich, dass Menschen Jesus nicht erkennen. Ich meine auch in unserem Land, ein sogenannt christliches Land mit einer über einem Jahrtausend alten christlichen Tradition. Und es gäbe so viele deutliche Anzeichen dafür, dass Jesus der Christus ist, aber die allerwenigsten erkennen ihn. Denn wenn sie ihn erkennen würden, dann würden sie ganz anders mit ihm umgehen. Dann gäbe es keine spöttischen Gesichter, dann gäbe es keine abfälligen Worte, dann gäbe es kein gleichgültiges Leben, als ob er nicht der eine und einzige wahre Gott wäre. Das gäbe es nicht. Es ist so durchgängig in der Weltgeschichte, dass Jesus als der Christus selbst in seinem Volk, in das er hineingesandt wurde und die ja auf den Messias warteten, dass er nicht erkannt wurde. Einerseits wundert man sich, andererseits hat das schon System. eben das System, was Jesus hier offenbart. Und das heißt, als Mensch erkennst du das nicht. Das kommt nicht durch deinen Verstand. Das kommt nicht durch Nachdenken, nicht durch Hinschauen. Dem Johannes lässt er ja bestellen ins Gefängnis, berichtet ihm, was ihr seht und was ihr hört. Ja, eben, was wir gesungen haben, Blinde sehen, Lahme gehen. Ja, es ist ja doch eigentlich ganz, ganz klar, ganz offensichtlich. Es reicht nicht. Und das ist das, was Jesus sagt. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Also das hast du nicht durch Sehen, durch Hören, durch Nachdenken erkannt, sondern das hat Gott dir selbst klargemacht, offenbart. Also offenbaren heißt ja etwas, was verborgen ist, öffnen für den Menschen. Er sagt das noch einmal, fast mit den gleichen Worten in Matthäus 11. Wir kennen das, was er dann hinterher sagt, sehr gut. Wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Aber die Verse davor klingen so. Jesus begann und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Weise und Verständige haben es nicht erkannt. Und darauf baut Paulus eine ganze Theologie auf, kann man sagen. Also wir lesen das in 1. Korinther 1, wo er ja von der Torheit des Kreuzes spricht. Und dann sagt er, wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter, und er meint natürlich mit dem Wo, eben da, wo eigentlich der Mensch hingehört, ins Reich Gottes. Ja, wo sind sie? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Sie werden von der Welt immer noch als weise betrachtet, aber Toren bei Gott, unverständig, hilflos, letztlich verloren. Und er sagt weiter, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, also das ist seine Wahl, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Das ist einmal die Beobachtung des Paulus in seinem Dienst als Apostel, als Missionar. Welche Menschen hat Gott auserwählt? Denn die weise sind, die gehören meistens zu einer Kategorie, von der die Bibel sagt, dass die eben nicht bei Gott anerkannt sind. Jetzt fällt mir das Wort im Moment nicht ein. Das kann auch passieren. Die Hochmütigen, nein, wie heißt es, den Demütigen gibt Gott Gnade. Ja, aber das Gegenstück fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls den Demütigen gibt Gott Gnade. Wie? Die Hochmütigen kommen zu Fall und den Demütigen gibt Gott Gnade. Ich sage es einfach mal so mit meinen Worten. Das ist schon mal so, wenn man sich das nicht alles notiert. Ne? Das ist bei mir so. Ich hab das versucht im Kopf zu haben. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und das ist ein Prinzip, das wirklich durch die ganze Bibel geht. Und es gehört ja auch Demut dazu. Das, was Petrus sagt, anzuerkennen, wie er an anderer Stelle sagt, du bist Gott. Du bist Gott. Ja, da ist der Mensch dann ganz klein. Ja, das ist das, was Menschen erkennen müssen, was Paulus sagt, 2. Korinther 4, Moment. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Der Lichtglanz der Herrlichkeit ist da. Die Beweise der Gottheit Jesu, die springen einem nur so entgegen. Aber der Gott dieser Welt, eben weil er der Gott dieser Welt ist und weil er von den meisten Menschen einfach so selbstverständlich akzeptiert wird mit seinem Wesen, weil er sie blendet, ja, und Hochmut blendet. Und der Hochmut des Menschen ist etwas ganz, ganz Einfaches. Gott gegenüber zu sagen, ich will tun, was ich will, das ist Hochmut genug. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Wir denken an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Die Warnung war da, ihr werdet sterben. Aber ich will meinen eigenen Weg gehen. Das ist der Hochmut des Menschen und der blendet ihn. Und den benutzt natürlich die alte Schlange, um ja dieses vollkommene Bild Gottes auf dieser Erde in menschlicher Gestalt zu verbergen, zu verdecken. Das ist tragisch, möchte man sagen. Und hier sehen wir, es ist ein großes Geschenk, wenn Gott das gibt. Kann jeder in seiner eigenen Lebensgeschichte jetzt nachvollziehen, wo Gott ihm das offenbart hat. Womit einmal das, was vorher vielleicht so ganz, ja, selbstverständlich anders lief, plötzlich ihm klar wurde, nein, Jesus ist Gottes Sohn und das heißt, ich brauche ihn. Ich bin ohne ihn verloren und ich muss mich demütigen unter Gott. Ich muss klein sein vor ihm. Ich muss bereit sein, mich ihm unterzuordnen. Darauf, sagt Jesus, wird das Reich Gottes aufgebaut. Er sagt es hier ganz persönlich zu Petrus und das ist ja die Geschichte, die wir dann später in der Apostelgeschichte sehen, um Grund zu legen für seine Gemeinde, das fängt an Pfingsten an und führt er dann fort, braucht er Petrus. Aber es ist nicht in erster Linie die Person des Petrus, werden wir gleich sehen. Es ist in erster Linie die Offenbarung Gottes an Petrus, dass er sich gebrauchen lässt von Gott, um das weiterzugeben, was Gott ihm gezeigt hat. Dass er sich hundertprozentig dazu stellt oder ich sage besser, sich darunter stellt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist es. Auf die Offenbarung durch den Vater baut Jesus seine Gemeinde. Und dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwältigen können, dafür sind wir der Beweis. Also es hat nicht irgendwann mal den letzten Christen gegeben, der dann gestorben ist und aus. Und das ist ein Wunder. Denn als Jesus am Kreuz starb und als er dann auffuhr zum Vater, da gab es nur ganz, ganz, ganz wenige, die ihm nachfolgten. Also im Vergleich zu der großen Weltbevölkerung. Das ist ein Wunder. Die Pforten des Totenreiches konnten die Gemeinde nicht überwältigen, weil es eben ja Offenbarung Gottes ist, die immer wieder einzelnen Leuten gegeben wird, sodass sie sehen, ey, es ist der lebendige Gott. Für mich gibt's eigentlich keine andere gute und vernünftige Möglichkeit, als mich unter ihn zu stellen, demütig zu sein. Jetzt fällt mir der Vers wieder ein, ne? Den Hochmütigen widersteht der Herr, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, so ist es. Den Hochmütigen widersteht der Herr. Das zu erkennen, wenn man erkennt, er ist Gott, das ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ich kann ohne ihn letztlich nicht vernünftig leben. Ich schade mir selbst. Ich bringe mich in Gefahr, in eine tragische, unendliche Gefahr. Das ist das eine. Sieht vielleicht ganz leicht aus und trotzdem ist das Erschütternde, wie wenige Menschen diese Offenbarung bekommen und ihr dann auch folgen. Jetzt den zweiten Abschnitt. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn, Entschuldigung, du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Tja, das ist, auch das ist ja nett, ja. Kann ich im Moment brauchen. Dankeschön. Es ist eigentlich erschütternd, wenn man das sieht, direkt nachdem Petrus etwas so Großartiges offenbart hat, was fast alle Menschen nicht sahen, tut er eigentlich genau das Gegenteil. Er tadelt Jesus. Ja? Jesus sagt das, was geschehen wird, weil es Gottes Plan ist. Mit diesem Plan ist er auf die Erde gekommen. Sein Plan war, zu leiden und zu sterben. Das ist nicht Zufall, das kam nicht nur, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Obersten des Volkes Israel, ihn hassten, weil er ihnen etwas sagte, was ihnen nicht passte, sondern es war Gottes Plan. Und Jesus sagt das so definitiv, es wird so geschehen. Wobei, man muss schon sagen, dass da auch eine gewisse Blindheit bei den Jüngern noch war. Denn das, was er am Ende sagt und am dritten Tag auferstehen, das haben sie entweder nicht gehört oder einfach deswegen überhört, weil sie es nicht verstanden, weil es das für sie nicht gab. Es gibt so manche Dinge in Gottes Wort, so manche Dinge, die Gott offenbart als Fakten, die wir einfach übersehen und überhören, weil es irgendwie nicht in unser Denkschema passt, in unsere Lebensgewohnheit, in das, was wir bisher an Erfahrung haben. Wir übersehen und überhören das. Ich denke das oft, wenn ein Mensch ins Leiden geführt wird. Nein, ich meine, ein gläubiger Christ ins Leiden geführt wird, dass man ab und zu mal den Eindruck hat, hat er vergessen, dass nach dem Leiden dieser Zeit die Herrlichkeit kommt? Wo Paulus sagt, ich bin der Meinung, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ab und zu hat man diesen Eindruck, dass irgendwie Lebensschemata, man möchte natürlich, dass es einem immer gut geht, ja, dass die einfach den Sinn verblenden für das, was das Wort Gottes sagt. Ist aber nur ein Beispiel. Und das ist genau das Beispiel hier bei Petrus. Petrus, wie alle anderen Menschen, möchte gern, dass es gut geht. Und nicht nur ihm, sondern auch seinem geliebten Herrn. Ehrenwert, würden wir sagen. Er wünscht ihm das Beste. Aber eben genau das Gegenteil von dem, was er gerade als Offenbarung Gottes gesagt hatte. Also direkt der Abschnitt vorher, ja? Oder die gleiche Situation dort. Gott offenbart dem Petrus etwas und Jesus führt diese Offenbarung fort. Er ist der Christus, der Sohn Gottes, der nach dem Plan Gottes leiden und sterben und auferstehen soll. Den ersten Teil sieht Petrus und vor dem anderen verbirgt er sein Angesicht. Das will er nicht sehen. Wahrscheinlich steckt ein bisschen dahinter das Messiasbild, das die Juden damals hatten. Das Messiasbild im Alten Testament ist zweiteilig. Also ich sage es jetzt vereinfacht, ne? Und der erste Teil ist Leiden. Und der zweite Teil ist Herrlichkeit. Auch Herrlichkeit für das ganze Volk Israel. Na, welchen Teil haben Sie wohl lieber gehört? Ne? Welchen Teil hören wir lieber? Ist doch ganz klar. Und das andere wird weggedrückt. Das wird übersehen, das wird überhört. Aber es findet sich sehr genau. Der Knecht Gottes, im Alten Testament meine ich, der Knecht Gottes wird als ein leidender Knecht beschrieben und nicht nur einmal. So ist das mit uns Menschen. Wir haben so unsere Vorstellungen und Wünsche und die stehen meistens ganz vorne. Das andere darf gerne mal im Hintergrund bleiben. Interessant ist, wie Jesus damit umgeht. Man könnte ja sagen, ja, war gut gemeint, Petrus. Nein, erst die Wahrheit, nicht Nettigkeiten verteilen. Und die Wahrheit ist, dies ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Petrus hatte gerade gesagt, du bist Gott. Und dann tadelt er ihn und widerspricht ihm. Das geht nicht. Das geht nie. Das ziemt sich nicht für den Menschen. Das ist nicht sein Teil. Und um es noch genauer zu sagen, Jesus sagt es ja, das kommt von der anderen Seite, von dem Gegenspieler Gottes. Das kommt vom Satan. Man muss die Quelle wissen, von dem, was ein Mensch denkt und was ein Mensch tut. Und bitte erschrecken wir jetzt nicht. Ja? Er sagt nicht, Petrus, du bist verloren in alle Ewigkeit. Er sagt es noch nicht mal, nachdem Petrus ihn verleugnet. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Er spricht sehr intensiv und liebevoll mit ihm, um ihn wieder zu gewinnen. Aber man muss schon die Quelle wissen, aus dem man gerade handelt, oder? Und wenn ich gerade sage, meine ich gerade. Das ist nicht durchgehend beim Menschen, ganz offensichtlich, sondern hier sind zwei Dinge, die irgendwie einander widersprechen, oder? Die überhaupt nicht zueinander passen. Er widerspricht Gott und er tut das als einer, der ein Nachfolger Jesu ist, der es eigentlich wissen könnte. Sagen wir mal ganz vorsichtig, der es wissen könnte. Und Jesus muss ihm massiv widersprechen. Ja, Jesus ist auch Mensch und darum sagt er, du bist mir ein Ärgernis. Ärgernis ist so, das Wort, das dort gebraucht wird, ist sowas wie ein Stolperstein, ja, über das man vielleicht auf dem Weg stolpern könnte, ja. Und das wissen wir aus der Geschichte von Gethsemane. Jesus hätte lieber das Leiden nicht durchmachen müssen. Er war auch wirklich ganz Mensch. Was wir vielleicht nicht ganz verstehen können, aber es ist so. Er war auch ganz Mensch. Aber er hat sein Menschsein immer wieder und wir lesen das an etlichen Stellen, die man auch leicht überlesen kann, ganz bewusst unter den Willen des Vaters gestellt. In dem Sinne, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Nur, was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und das macht er auch hier. Na, er hätte es auch sagen können, lieber Petrus. Nein, in dem Fall nicht lieber Petrus, sondern geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich, sondern, und jetzt erschreckt bitte mal, was menschlich ist. Da muss man erschrecken. Was nicht göttlich ist, ist menschlich. Und ganz offensichtlich, weil nicht von Gott inspiriert, vom Satan. Ist das okay? Denken wir so? Oder erschüttert das unser Denken? Ich hoffe das. Wir denken Menschen als Menschen meistens so, es gibt auf einer Seite Gott und es ist wichtig, dass man ihn kennt, dass man seinem Weg folgt. Es gibt auf der anderen Seite den Satan und ganz bestimmte Dinge, die richtig böse, die satanisch sind. Und dazwischen, ja, wie soll ich sagen, einen breiten Bereich, neutral, einfach menschlich. Und in dem lebe ich meistens und kann so ein bisschen tun, ja, was eben mir und meinem Wesen entspricht, das ist nicht gegen Gott, das wird er nicht verurteilen, das ist falsch. Das sage ich jetzt ganz bewusst und ganz klar, damit uns das klar wird, weil das ist uns normal nicht klar, dass menschlich gleich nicht göttlich gleich, ja, vom Teufel, von der Welt, von meiner menschlichen Natur inspiriert ist. Ich sage das jetzt alles auf einer Ebene, Das ist biblisch so, ja. Jakobus sagt das einmal, dass diese Weisheit, die ihr da habt, die ist irdisch. Könnte ja neutral sein, ne? Dämonisch und psychisch, also wörtlich jetzt übersetzt. Auf einer Ebene. Versteht ihr? Ich möchte euch noch eine Bibelstelle dazu vorlesen. Das ist Paulus. Er hatte mit einer Gemeinde sehr viel Not und wir kennen sehr viel davon. Er hat 2 sehr lange Briefe an sie geschrieben. Das sind die Korinther. Und er sagt mal in Kapitel 3 im 1. Korintherbrief: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Na, unmündig. Das sind unter Menschen eben solche Menschen, die öfter mal was falsch machen. Einfach, weil sie es nicht wissen, noch nicht trainiert sind, noch nicht erzogen sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Es ist ganz wichtig, dieses Wort mal zu fassen, was das ist, fleischlich. Das heißt, aus der menschlichen Natur herauskommen. Wir haben alle eine Natur mitbekommen, die war von Gott anders geschaffen und geplant. Aber durch den Eigenwillen des Menschen, der sich gegen Gottes klares Gebot versündigt hat, ist diese Natur durch und durch schlecht. Des Menschen, das Herz des Menschen schon zu Noahs Zeit ist böse von Jugend auf. Das ist aber etwas, was nicht jetzt ein Punkt ist. Das zieht sich durch die ganze Schrift Alten und Neuen Testaments. Das Wesen des Menschen von Natur ist böse. Das nennt die Bibel Fleisch. Und Fleisch ist das, was den Menschen, solange er im Fleisch ist, nicht verlässt, bis zu seinem Tode. Denn jetzt im nächsten Vers sagt er, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, ein anderer aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Und damit zieht er eine Linie. Fleischlich, das heißt, so wie der Mensch von Natur aus in seinem bösen Wesen ist, ist gleich menschlich. Menschlich ist nicht einfach nett oder so. Ich möchte das einmal zum Beweis aus Römer 8 lesen. Das ist dort sehr deutlich und klar dargestellt. Römer ist ja der Brief, der ganz systematisch zeigt eigentlich, was es heißt, Christ zu sein. Und ich lese Römer 8 ab Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, also was menschlich ist. Das sehen wir ja bei Petrus. Ja. Er sagt, ich möchte, dass es dir gut geht. Das möchten wir alle. Ne? Sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Mag sein, dass es schwer ist zu verstehen. Aber das ist so. Das heißt, sie ist gegen Gott gerichtet. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Was lehnt sich gegen Gott auf? Meine menschliche Natur, die ich von Adam her ererbt habe, lehnt sich auf. Ich müsste das normalerweise weiter beweisen. Da gäbe es genügend Beweise in der ganzen Schrift. Aber ich konzentriere das auf diese eine Stelle, wo ganz klar gesagt ist, Fleisch ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also die im Fleisch sind, das sind die Leute, die nicht im Geist sind. Er sagt im nächsten Vers, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Funktioniert es damit automatisch? Ich denke, unsere tägliche Erfahrung bestätigt das Wort Gottes, dass ich auch noch im Fleisch oder fleischlich handeln kann, obwohl ich im Geist bin. Ich stehe da genau wie Petrus, wie es in dieser, ja, in diesem Bericht so ganz knapp und deutlich gesagt wird, wirklich zwischen zwei Polen und entscheide mich jetzt jeden neuen Moment. Will ich, was Gott möchte, geistlich, mich vom Geist Gottes leiten lassen, das, was er mir klar gemacht hat, das, was mir von ihm schon deutlich geworden ist, will ich das, tue ich das? Oder lasse ich mich von Fleisch, das heißt von meiner Natur, von meinem Charakter, von meinen menschlichen Wünschen leiten? Was ist es? Und das ist meine Entscheidung. Und ich muss eben wissen, und das sagt Jesus hier ja auch ganz deutlich und Paulus bestätigt das, das gefällt Gott nicht. Das wirkt nicht die Werke Gottes. Wenn ich meiner menschlichen Natur folge und das tue, was mir, ich sag's jetzt mal ganz einfach, was mir Spaß macht, was mir gefällt. Meine Natur ist Gott nicht untertan. Und darum ist es so, wie Paulus Römer 8 sagt, wisst ihr nicht, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr, wem ihr euch, das, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und da sagt er weiter, Moment. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Das heißt, um es ganz einfach zu sagen, ich bin nicht mein eigener Herr. Ich bin immer im Dienst, entweder in Gottes Dienst zur Gerechtigkeit, weil ich mich ihm als Sklave zur Verfügung stelle, weil ich mich von seinem Wort leiten lasse, weil ich allein auf sein Wort baue oder letztlich vom Satan. Wer beherrscht mich? Gefällt uns vielleicht nicht. Wir sind gerne selbstständig, aber er spricht von Gehorsam hier. Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und die Grundlage dafür, auch Römerbrief, Kapitel 12, stellt euch Gott zur Verfügung als Opfer. Was ist ein Opfer? Das ist keine Selbstständigkeit. Das ist kein eigener Weg, sondern ich gehöre dir und du verfügst über mich. Es braucht ein bisschen, um darüber nachzudenken, was für Konsequenzen das hat. Paulus hat das hier beschrieben. Und ich glaube, Jesus auch ganz, ganz deutlich. Das ist nämlich jetzt der nächste und dritte Abschnitt. Und im Grunde die Lösung. Und es schreit nach einer Lösung, denn dieses Christsein ist schwer. Zwischen zwei Polen hin und her zu schwanken, mal Gott zu gehorchen, und mal meinem Fleisch, meiner menschlichen Natur. Einen Willen, der ihm gefällt zu tun, der in seinem Wort offenbart ist, den mir vielleicht der Geist Gottes immer mal wieder auch gezeigt hat, worauf er mich gestoßen hat. Du, das ist Gottes Wille. Oder das, was mir gefällt, einfach mal jetzt nicht so genau nehmen, einfach mal an dich denken, einfach mal deinen eigenen Weg gehen. Mach's einfach. Tu's einfach. Verstehen wir, das ist ein Weg, der schwer ist. Ich will nicht alle Konsequenzen, ich kann jetzt gar nicht in der Kürze alle Konsequenzen zeigen, aber wir selber leiden darunter. Wir merken, es läuft nicht so, wie Gott möchte. Es läuft auch nicht so, wie ich eigentlich am Start meines Glaubenslebens mir das vorgestellt habe. Das ist ja das, was Paulus hier sagt. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Und er fährt dann voll fort, da müssen wir mal selber lesen in Römer 8, wie das funktioniert, wenn ich mich vom Geist Gottes leiten lasse. Oder, wie wir am Anfang in der Lesung gehört haben, wenn ich als Rebe im Weinstock bleibe. Also es ist eigentlich die Natur, der Rebe, dass sie im Weinstock ist. Getrennt vom Weinstock ist eigentlich unnormal. Und das empfinden wir auch als unnormal, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, obwohl wir wissen, Gott sieht es anders. Oder Gott hat mir etwas ganz klar gemacht. Oder Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und das ist mein Auftrag. Und es ist falsch, wenn ich mich einfach entlasse und sage, nee, ich mach's jetzt mal anders. Ich denke mal jetzt an mich. So, Punkt. Ich glaube, dass die meisten Christen, zumindest wenn sie sensibel sind auf das, was Gott möchte, diesen Konflikt kennen und auch empfinden, das ist ein schweres Leben. Und ich fürchte, dass es manche gibt, die waren Nachfolger Jesu und haben sich irgendwann aus diesem Konflikt in, ich sag jetzt mal, den einfacheren Weg entlassen und haben gesagt, dann lieber menschlich. Man sagt es dann bestimmt nicht so fleischlich oder gegen Gott oder, soll ich sagen, einfach den Satan mal machen lassen. So fängt das nie an, aber so hört es oft auf. Es fängt so an, dass man sagt, also man muss es auch nicht so genau nehmen und guck dich doch mal um. Und warum muss ich mich bei den anderen immer ausschließen? Ich kann doch auch ein bisschen mitmachen. Da gibt es vielleicht Altersklassen, wo das ein bisschen gefährlicher ist und andere, die da nicht so gefährdet sind. Aber die Gefahr aus dieser Spannung zwischen Geist auf der einen Seite, das heißt das Reden Gottes durch sein Wort und seinen Geist, und Fleisch auf der anderen Seite, soll ich sagen, die Stimme meines Herzens, sich draus zu entlassen und es sich einfach ein bisschen leichter zu machen. Ich möchte uns auf diese Gefahr hinweisen, denn dieser Gefahr sind schon manche, also nach meiner Theologie jedenfalls, ich kenne auch Christen, die sagen, wer einmal gerettet ist, kann nie wieder verloren gehen. Nach meiner Theologie und meiner Erfahrung, und ich sehe die Gesichter vor mir, tatsächlich gescheitert sind. Ja, richtig gescheitert sind im Glauben. Verstehen kann ich sie. Denn das ist schwer. Mit diesem Konflikt leben und sagen, ha, schon wieder daneben. Ja, das warst du, ja, das war dein Ich, das kennst du ja nicht. Also, du hast einfach nicht auf den Herrn gehört. Du bist einfach deinen eigenen Weg gegangen. Schlimm. Und damit lebt man nicht gerne. Ja? Der Kampf ist den Christen tatsächlich aufgegeben. Aber er muss nicht an der Stelle gekämpft werden. Er kann an einer viel besseren und wichtigeren Stelle gekämpft werden. Und das ist jetzt der dritte Punkt ab Vers 24. Und das musste hier kommen. Dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt, das musste hier an dieser Stelle kommen. Denn es schreit ja nach einer Lösung, wenn ein Mensch auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Einmal Gott offenbart und andererseits Satan. Ja. Das muss aufgelöst werden. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein, und jetzt steht in meisten Bibelübersetzen, Leben retten will, das ist so missverständlich, dass ich sagen muss, was da in Wirklichkeit steht. Da steht in Wirklichkeit, ich sage jetzt mal griechisch, seine Psyche retten will. Also das Wort Psyche, das ist unser 20. und 21. Jahrhundert, muss ich jetzt sagen, ist uns nichts Unbekanntes mehr, weil es überall in unserem Leben auftaucht. Wir haben immer mal mit Menschen zu tun, die psychische Probleme haben oder die psychische Behandlung brauchen oder und so weiter. Ja, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das heißt, eigentlich heißt es, wer seine Seele retten will. Ich sag eigentlich gerne sein Seelenleben, um das umzusetzen, was Jesus hier eigentlich meint, seine ganz persönliche Seele, also so wie er eben ist. Die Seele ist, so sagt es besonders das Alte Testament, die Person, die Persönlichkeit des Menschen. Ja, er nahm den Erdenkloß, hauchte seinen göttlichen Hauch Geist hinein. Und so steht da wörtlich, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nicht er bekam, sondern er wurde. Die Seele ist der Mensch. Seine Persönlichkeit mit Charakter und allem, was dazu gehört. Wer das retten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele, sein Seelenleben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Jesus sagt beides. Erstens, die Entscheidung ist schwer. Er sagt, als allererstes verleugne sich selbst. Das ist für keinen Menschen leicht. Ein Nein zu sagen zu meiner so gewordenen, von Sünde mitgeprägten, im Wesentlichen geprägten Persönlichkeit. Zu sagen, nein, so will ich nicht bleiben. Das ist nicht meine Zukunft. Dazu sage ich ein ganz klares Nein. Macht er nicht, wenn er keine Alternative hat. Das ist ganz klar. Das macht keiner. Sich selbst aufgeben für nichts. Aber die Alternative ist ja in dem Moment, wo Jesus in das Leben eines Menschen tritt, ist ja ganz klar da. Er ist Gott. Und ich weiß ja auch, dass ich ihn vorher nicht hatte und dass ich ihn jetzt habe. Und ich weiß ja auch, dass ich tot war und jetzt lebendig bin. Und ich weiß ja, dass ich keine Zukunft hatte und jetzt eine ewige Herrlichkeit als Zukunft habe. Ich weiß das ja alles und darum ist es nicht eine Entscheidung ohne Grund. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung gegen ja mich selbst, sagt er hier, verleugne sich selbst. Also gegen so, wie ich geworden und gewesen bin. Und die kann nur ich tun. Schieben wir das nicht auf Gott ab. Ändere du mich oder nimm mir meinen Willen. Brauchen wir gar nicht anfangen zu beten. Wenn wir dadurch demonstrieren, dass wir unseren Eigenwillen eigentlich gerne los würden. Okay, aber glauben wir nicht, dass Gott das macht, sondern das ist unsere Sache. Und es ist vielleicht so schwer, ähnlich schwer, Jesus hat sich auch nicht leicht gemacht. Dreimal hat er gebetet, aber nicht wie ich, sondern wie du willst. Das ist eine Hauptentscheidung, das sagt Jesus hier ganz klar. Wie kriegen wir das hin? Nein, wir kriegen das nicht hin, denn er sagt uns die Lösung gleich und nehme sein Kreuz auf sich. Also, in dem Sinne gibt's Kreuz nur einmal. Und das stand auf Golgatha. Und da verlor unser Herr sein Leben. Das war gleichzeitig genau das. Er hat sich selbst verleugnet. Um unseretwillen. Und darum sagt er, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist das eine. Dass er sagt, mach das, weil ich es gemacht habe. Ja. Das erfinden wir nicht. Das können wir nur nachmachen. Aber es ist auch etwas mehr. Es ist nicht nur nachmachen. Es ist nicht nur so eine Überzeugung, das hat etwas Gutes bewirkt, denn sonst wäre ich und die ganze Menschheit in Ewigkeit verloren. Das muss uns ja auch klar sein. Ja, das ist ja auch völlig klar. Nicht nur das, das ist nicht nur so eine Überzeugung, sondern es ist eine Tatsache. Und die Tatsache ist die, nicht ich muss mich klein kriegen, sondern Jesus hat's getan. Da muss ich jetzt noch einmal zu Römer 6 kommen. Wo Paulus das eben sehr klar sagt, was unser Verstand nur ganz, ganz, ganz schwer fassen kann, weil irgendwie sehen wir das nicht. Wir sehen das nicht, wir fühlen das nicht. Wir erkennen dies, sagt er, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, mitgekreuzigt, Jesus hat diesen Fakt geschaffen. Nicht wir müssen uns irgendwie entmenschlichen oder entpersönlichen oder wie soll ich das sagen? Es ist schwer zu sagen. Wir kriegen uns nicht klein, aber er hat es geschafft. Und in dem Augenblick, wo ich in Christus versetzt werde, das heißt er und ich als eins, das ist das, was die Bibel sagt. Sonst könnten wir kein Christ sein. Ohne ihn könnten wir das gar nicht. Nur er kann das durch uns machen. Er hat die Macht. Er hat dieses vollkommene Wesen, das er uns verleiht, also wirklich in diesem Sinne verleiht und sagt, jetzt darfst du so wie ich. Oder hätte er sonst gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, lesen wir in Matthäus 5 am Schluss. Er hat nie etwas gesagt, was unmöglich ist, sondern das ist die Wirklichkeit. Gott durch uns kann es machen. Jesus Christus in uns. Ich lese nochmal aus Epheser 2 dazu. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Nicht er wird, sondern er hat. Das heißt, das, was er getan hat, als er am Kreuz war, das heißt, er ist für mich, das heißt, an meiner Stelle gekreuzigt worden, gestorben, das gilt für mich. Und ich darf sagen, Herr Jesus, ich bin mit dir gestorben. Der alte Mensch, dieses Seelenleben, das dir nicht gefallen kann, das mir selbst jetzt auch nicht mehr gefällt, das gebe ich hin, um dein Leben zu gewinnen. Das ist eine Übergabe des Lebens. So nennen wir das ja auch. Eine Übergabe meines Lebens an ihn, weil er das geschafft hat. Und das wird er nicht von uns verlangen, indem er uns so lässt, wie wir waren, sondern das macht er, indem er uns mit sich selbst, und das heißt in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung, vereint. Das heißt, die ganze Kraft, um das zu leben, was er aus uns machen will, was er in unserem Leben bewirken will, ist in ihm und darum in uns. Fasse es, wer es kann. Und da möchte ich auch sagen, das hat nicht Fleisch und Blut dir offenbart, wenn es dir offenbart ist, sondern Gott, der Vater im Himmel. Er offenbart das, dass wir mit Christus eins sind und dass sein Tod auch unser ist, nämlich der Sünde gestorben, und dass seine Auferstehung auch unsere ist, nämlich für Gott leben in Ewigkeit. Das hört nie auf. Das Leben haben wir schon, das Ewige. Das wird nur eines Tages in die ewige Herrlichkeit, in die ewige Welt hinein versetzt aus dieser Welt. Und dann, sagt er, dann geht es auch, mir nachzufolgen. Und das heißt, Jesu Weg gehen, nicht meinen Weg, nicht meinen individuellen, nicht alles zugeschnitten auf mich, sondern mehr und mehr und mehr, wie sagt Paulus, in sein Bild hinein verwandelt werden, damit Christus in uns Gestalt gewinne. Es gibt letztlich nur einen Christen. Ich kann einfach auch mal sagen, es gibt nur einen Christus. Und den heute in vielfältiger Form in dieser Welt. Ihm mehr oder weniger ähnlich. Mehr oder weniger umgestaltet. Je nachdem, wie viel das Seelenleben gestorben ist und der Christus in unserem Leben auferstanden ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Er und ich sind eins geworden. Die Bibel vergleicht dieses, der Christus und sein Leib, also Haupt und Leib, öfters auch mit Mann und Frau. Und wenn wir das verstehen, nicht alle, die heiraten, verstehen das, aber viele doch, denke ich mal, so sind es nun nicht mehr zwei, sondern eins. Steht in meiner Bibel. Eins, nicht zwei. Und das zu leben, das braucht schon ein Stückchen Weges. Und vielleicht ein ganzes Stück, bis es so ist, dass ich sage, ach, jetzt ist es richtig gut. Ja, ich sage jetzt mal einfach, jetzt macht es richtig Spaß. Das braucht schon einiges an Arbeit, Mühe, vielleicht auch Leiden und Schmerzen und Erziehung. Ja, also, naja, ich will das nicht vertiefen. Auch bei Jesus. Das gehört dazu. Aber es geht anders nicht. Denn wer sein Seelenleben retten will, wird es verlieren. Und ich bin so dankbar, dass Jesus diese Worte, die unserem alten Menschen natürlich nicht schmecken, unserer Natur nicht schmecken, dass er die sagt. Nicht, dass Menschen eines Tages ja vor dem Richter aufwachen und sagen, ja, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, wer sein Seelenleben retten will, wird es verlieren. Aber wer es verliert, um meinen Willen, wird es finden. Also der Weg ist klar. Der Weg ist wirklich klar. Und dieser Weg, wenn ich denn das so mache, in dieser Reihenfolge, wie Jesus das sagt, ich verleugne mich selbst. Ich sage also, das, die Entscheidung treffe ich jetzt. Es geht nicht mehr um mich, es geht um dich, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du das Wesentliche dafür getan hast am Kreuz, damit ich nicht gebunden bin an diesen alten Adam. Versteht ihr? Und dass du auch auferweckt worden bist und dass dein Leben auch siegreich ist, dass wir das wissen seit der Auferstehung. Da bin ich froh. Dafür, ich möchte so sagen, dafür muss man sich einfach begeistern. Also vom Geist erfüllen lassen. Und dann, ja, dann macht er's. Ich werde nicht sagen, dann machst du's oder dann mach ich's. Dann macht er's. Und das ist das ganze Geheimnis. Je mehr wir ihn machen lassen, desto besser geht's unserer Seele. Denn die wird nicht vernichtet, sondern die gesundet. Die wird heil bei Jesus. Wer sein Leben verliert, sein Seelenleben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Die gesundet bei Jesus. Das ist mein Wunsch für uns alle. Amen.